droht wiederum Ablenkung. Einige der prominentesten Sänger, wie Fischer-Dieskau und Schreier, können sich nicht genug tun in lautierender Illustration einzelner Worte. Sie bleiben aber damit gleichsam an der Oberfläche, fahren an ihr nur entlang und verfehlen damit nicht selten die wesentliche Geste des Ganzen, die sich doch oft so großartig unbekümmert um einzelne Wendungen gerade bei Schubert zeigt. Jenes Semplice, bei Schumann findet sich dafür auch die Überschrift einfach, ist eben nicht simpel, nicht naiv, sondern entsteht aus einer ganz besonderen Balance von Leidenschaft und Versenkung, verschmäht vielfach das Rubato, will vor allem nicht den Ausdruck des Einzelnen nachhelfen, vertraut sich vielmehr dem des Ganzen an, aktiviert nicht ein Dauerespressivo, sondern lässt sich noch in den höchsten Passionato-Ausbrüchen nur tragen. Das wäre der Vorrang des Passivischen in aller gelungenen musikalischen Aufführung. Es wurde bereits davon gesprochen, dass der gesamte Schubert'sche Müller-Liederzyklus eine große Gestalt bildet, mit Spannungsphase, Kulmination, Abstieg, mit Erwartung, Erfüllung und Verlorengeben, wobei die letzten Lieder vom Licht einer anderen, einer neuen utopischen Hoffnung durchdrungen sind. Wir wenden uns heute der Phase der Kulmination samt ihrem unmittelbaren Vor- und Nachher zu. Wir beginnen mit dem 8. Lied Morgengruß, es folgt des Müllers Blumen. Im 10. Lied ereignet sich dann die innere Kulmination. In den Worten des Mädchens, es kommt ein Regen, ade, ich gehe nach Haus, zeigt sich die unüberbrückbare Kluft zwischen ihm und ihr. Ob das 11. Lied, jedenfalls ist es äußerer Höhepunkt, von einer tatsächlichen Erfüllung gegen alle Stimmen der Natur redet, oder ob es nur nicht wahrhaben will, dass der Abschied doch schon verhängt ist, das bleibe dahingestellt. Nummer 12, Pause, und Nummer 13 mit dem grünen Lautenbande scheinen noch alles in der Schwebe zu halten, erklingen aber doch bereits vor jenem bedrohlichen Hintergrund, der sich dann in Nummer 14 der Jäger in grellem Licht aufdrängt. Hören Sie diesen Kulminationsbogen des Zyklus nun im Zusammenhang. Es singt Peter Schreier mit einigen Verzierungen, die auf Schuberts Freund, den Tenor Vogel, zurückgehen. Es begleitet Norman Schettler. Guten Morgen, schöne Müllerin, wo steckst du gleich das Köpfchen hin, als wär dir was geschehen? Verdrieß dich denn mein Gruß so schwer, verstört dich denn mein Blick so sehr? So muss ich wieder gehen, so muss ich wieder gehen, wieder gehen. Thank you. saßen so traulich beisammen im kühlen Erlenbach. Wir schauten so traulich zusammen hinab in den rieselnden Stellt euer Brausen ein, all ihr bunten Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodei, endet eure Melodei. Durch den Hain, aus und ein, schalle heut ein Reim allein, durch den Hain, aus und ein, schalle heut ein Reim allein, die Müllerin ist mein, die geliebte Müllerin ist mein, ja, sie ist mein. Frühling, sind das alle deine Blümelein, Sonne, hast du keinen helleren Schein. Ach, so muss ich ganz allein mit dem seligen Worte mein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung. Räder, stell euer Brausen ein, all ihr bunten Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodie, endet eure Melodie. Durch den Hain, aus und ein, schalle heut ein Reimerlein, durch den Hain, aus und ein, schalle heut ein Reimerlein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Mein, ist mein.

diskutieren wir nach dieser Aufnahme mit Peter Schreier und Norman Schettler zunächst die Frage der Verzierungen. Im Ganzen ist dazu zu sagen, dass diese ja tatsächlich auf das historische Vorbild Vogels zurückgehen und dass Schubert sie bei der Uraufführung jedenfalls doch nicht verhindert hat. Ob er im Einzelnen darüber erfreut war, das lässt sich nicht mehr feststellen. Dass ein so gefeierter Künstler wie Johann Michael Vogel, Hofopernsänger und fast 30 Jahre älter als Schubert, dessen Lieder schon seit 1817 in größerem Kreis aufführte und unermüdlich verbreitete, das bleibt sein unzerstörbarer Ruhm. Und die wärmste Dankbarkeit Schuberts diesem Freund gegenüber ist verbürgt. Aber als heroisch-dramatischer Deklamator, der Vogel zweifellos war, nahm er beim Vortrag Schubert'scher Lieder effektvolle Veränderungen vor, wie es eben in einer Zeit, der eine Ehrfurcht vor sogenannten Urtexten noch ganz ferne lag, üblich war. Für uns heute sind Verzierungen bei Schubert-Liedern meiner Meinung nach gänzlich unannehmbar, weil sie, ob historisch oder nicht, jenem Grundsatz der Semplice Darstellung, von dem ich sprach, in jedem Fall widerstreben. Hören Sie einige Beispiele. Im 9. Lied des Müllers Blumen heißt es am Ende: Das sollen meine Tränen sein, die will ich auf euch weinen. Hören Sie diese Stelle bei Ernst Häfliger mit Jörg Ewald Dähler am Hammerklavier. Der Tag in euren Augenlein, das sollen meine Tränen sein. Häfliger singt nur ein Ritardando und unterstreicht so den Ausdruck der Vorahnung in diesem Lied. Peter Schreier singt dagegen in der Aufnahme mit Norman Schettler an dieser Stelle eine Verzierung, die die Linie verändert. Die beiden Schlusstöne heißen nun nicht mehr wie original Gis A, sondern E A. Man könnte diese Veränderung vielleicht hingehen lassen, verfälschte sie nicht die Schlussgeste dieses Liedes. Die in sich gekehrte Gebärde des Liebenden wirkt in diesem Ornament gefallsüchtig, tut gleichsam einen Seitenblick zum Publikum hin. Wichtig ist auch, dass im Original am Liedschluss Singstimme und Begleitung zusammen wie plötzlich enden. Und dass deswegen ein genüsslich ausatmendes Nachspiel, wie es hier Norman Schettler hinzufügt, auf keinen Fall gestattet ist. Entsprechend fragwürdig scheint mir auch eine Ausschmückung in dem Lied 12, Pause. Ist es der Nachklang meiner Liebespein, soll es das Vorspiel neuer Lieder sein, heißt es am Ende des Gedichtes. Zunächst die einfache Gestalt bei Häfliger und Dähler. Is it enough? Nun die verzierte Version von Schreyer und Schettler. Auch hier scheint mir die ausschmückende Unterstreichung des Wortes Lieder unangebracht. Die reine, direkte musikalische Rede wird so zur floskelhaften. Der Liebende hört sich gleichsam selber gern reden und wird damit, wie es ja auch in der Wirklichkeit sein würde, augenblicklich unglaubwürdig. Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Soll es das Wir mögen daran ermessen, wie fragwürdig Interpretationstradition so oft sich zeigt. Zwar müssen wir wissen, wie früher gespielt oder gesungen wurde, aber doch nur, um daraus eventuell neue Anregung, neue Perspektiven zu gewinnen. Keinesfalls darf auch nur versucht werden, historische Aufführungen einfach zu wiederholen. Soll Interpretation lebendig heißen, so muss sie sich ja verändern. Nicht Schubert historisch, sondern Schubert gegenwärtig, lautet die Forderung. Es scheint ja, als träte die ganze Größe dieses Musikers erst in unserer Epoche klar hervor. Indessen hat Peter Schreyer mit dieser Aufnahme wohl nur ein Experiment unternehmen wollen, wie heute eine solche verzierte Fassung wirken würde. Und ein Experiment darf doch schließlich auch einmal nicht glücken. Was schwerer wiegt, ist der Umstand, dass Schreyer unentwegt dem musikalischen Ausdruck nachhelfen zu müssen meint. Er hat die schönsten Mittel. Seine Stimme ist eine einzige Wohltat. Auch seine Sprache würde es sein, verstieße er nicht permanent in der Unterstreichung der genüsslichen Lautierung einzelner Worte gegen das Semplitsche Gesetz. Dazu Beispiele aus Mit dem grünen Lautenbande Nummer 13. In der ersten Strophe singt Schreyer, gleich knüpfe ich ab und send es dir. Später, du hast ja's Grün so gern, dann weiß ich, wo die Liebe thront. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich knüpfe ich's ab und send es dir. Nun schlinge in die Locken dein, das grüne Band fäll ich ja's grün so gern, du hast ja's grün so gern, dann weiß ich, wo die Hoffnung grünt, dann weiß ich, wo die Liebe thront. Im Zusammenhang mit historischer Aufführungspraxis stellt sich ja auch noch die Frage nach der Verwendung des alten Hammerklaviers. Gehen es viel leichter gebauten Vorfahren unseres modernen Flügels. Hier wäre wiederum zu fragen, Hammerflügel, weil historisch? Oder bringt sein Klang uns neue Perspektiven im Blick auf Schuberts Werk? Hier ist es nun ganz anders als bei den vokalen Verzierungen. Der zartere, verwehende Klang des alten Instruments steht dem, was wir den musikalischen Nichtklang nennen könnten, näher. In der Musik sind damit ihre zwei Grundkräfte, Ton und Schweigen, ihre Sprache und dazwischen ihre Sprachlosigkeit, die doch zuweilen noch eindringlicher redet, gegeneinander verschoben. Das Nichtklingende wird mächtiger. So bei Jörg Ewald Dähler, der auf dem Hammerklavier Ernst Häfliger begleitet, in dem Lied »Der Neugierige«. Hier erscheinen sehr genau die Pausen. Schon im Vorspiel haben Sie ja den spezifischen Ausdruck von Beklommenheit und dann von Fragezeichen. Und das bringt das alte Instrument vielleicht deutlicher zu Wege als das neue mit seinem längeren Nachklang. Es scheint zudem, dass sich der schmalere Klang des alten Instruments mehr gegen ein spätromantisches Ausufern wehrt, dass die Versuchung zum Überrubato also geringer ist. Leider ist das Tempo continuo, das durchgehaltene Zeitmaß, ja der Feind vieler Sänger. Warum zum Beispiel muss die Fortsetzung im 8. Lied Morgengruß eigentlich stets langsamer gehen als das Tempo des Beginns? Bei der Stelle »So muss ich wieder gehen« nehmen fast alle ein zweites reduziertes Tempo. Das Lied droht damit auseinanderzufallen. So etwa bei Nikolai Gedda mit Jan Eyrem. Guten Morgen, schöne Müllerin, wo steckst du gleich das Köpfchen hin? Als wär dir was geschehen. Verdriss dich denn mein Gruß so schwer? Verstör dich denn mein Blick so sehr? So muss ich wieder gehen. So muss ich wieder gehen. Wieder gehen. Dieser Sänger hat es auch schwer mit dem Abwarten längerer Begleitpausen. Er fährt oft zu früh weiter. Ein Tempo, allerdings annähernd, hält in diesem Lied nur Peter Pierce mit Benjamin Britten durch und eben damit erfüllt er bereits eine wesentliche Forderung des unbedingt geforderten Darstellungsstils der Einfachheit. Oh, lass mich nur von Ferne stehen, nach deinem lieben Fenster sehen, von Ferne, ganz von Ferne. Du blondes Köpfchen, komm hervor, hervor aus eurem runden Tor. Ihr blauer Morgenstern, ihr blauen Morgensterne, ihr Morgensterne. Pierce und Britten gehören überhaupt zu den bedeutendsten Interpreten dieses Zyklus. Pierce kann einen ganz unwiderstehlichen Esprit an den Tag legen und Britten ist ein Pianist seltensten Profils, vielleicht der intensivste Partner unter allen. Nur berührt bei Peter Pierce die dynamische Kurve zuweilen doch höchst seltsam, jene schmetternde Crescendo und das so je zurückweichende Diminuendo manchmal auf einem einzigen Klang. Was früher zunächst faszinierend schien, wirkt heute manchmal manieriert. Indessen, bei all solchen Einwänden, auch textlichen Ungenauigkeiten des Pianisten, gelingt hier doch die Artikulation der reinen großen Linie, etwa in dem schwierigen 12. Gesang der Pause, auf den wir hier nochmals zurückkommen müssen. Er geht ja zuletzt in Rezitative über, aber auch dort gerät er nicht aus der Form, weil dieses Duo sich tempobewusst an die Überschrift ziemlich geschwind hält. Mein Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll. Weiß nicht, wie ich sie in Räume zwingen soll. Meine Sehnsucht aller heißesten Schmerz durft ich auskochen in Niederschmerz. Mut wie ich krankte, so süß und fein, glaubt ich doch meine Leiden wär nicht klein. Meines Glückes Last, dass kein Klang auf Erden es in sich fasst, dass kein Klang auf Erden es in sich fasst. Streift eine Biene mit ihren Flügeln dich, da wird mir so bange und es durchschaut mich. Warum ließ ich das Band auch hängen so lang? Oft fliegt's um die Saiten mit seufzendem Klang. Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein? Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Gegenüber diesem Duo Peter Pierce und Benjamin Britten macht Francisco Araiza mit seinem Partner Irvin Gage aus dem Originalen ziemlich geschwind ein möglichst langsam, und so gerät das Lied zu einer befremdlichen Rhapsodie. Die nachdenkliche Frage, soll es das Vorspiel neuer Lieder sein, erscheint beim zweiten Mal in bedrohlichstem Fortissimo, wenn auch Schubert hier leider ganz ohnmächtig immer wieder Pianissimo anmahnt. Das Nachspiel endlich wird in seinem eigentlichen Taktrhythmus durch ein über alle Ufer tretendes Ritardando ganz unerkennbar. Man könnte nun so fortfahren mit dem Ankreiden von Einzelheiten. Aber immer besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie vor dem Gelingen des Ganzen doch unwesentlich erscheinen. Zu diesem Gelingen würden übrigens auch die Pausen zwischen den einzelnen Liedern gehören, die die Aufnahmeindustrie oft vernichtet, um sogenannte Gelbbänder, das heißt aber tote Zeit, einzusetzen. Wie aber, und das wäre doch eine sehr wichtige Frage, würden denn die Lieder einander folgen? Wie lang wäre das Nachhören des einen, das Vorhören des nächsten Liedes? Und würden diese Zeiten nicht, je nach dem Jetzt des Interpreten, nach seiner Stimmung, nach dem Instrument, vor allem nach dem Raum, schwanken und immer wieder andere, immer wieder neuere sein müssen? Wir sollten nicht vergessen, dass die zementierte, immer gleich ablaufende Zeit in einer Aufnahme die entscheidende Schwäche in unserer medienfreudigen Praxis darstellt. Denn das damalige Jetzt der Aufnahme ist eben nicht das unsere. Hören Sie nun am Ende der heutigen Sendung die mittlere Liedgruppe. Olaf Beer, begleitet von Geoffrey Parsons, ist ein ziemlich neuer Name. Er erscheint mir als ein Interpret, der spontan, unreflektiert den Schubertschen Ton trifft und dabei mit vollkommener Sicherheit über alle Vokaltechnik verfügt. So wirkt seine Gestaltung wie selbstverständlich. Wir saßen so traulich beisammen im kühlen Erlendach. Wir schauten so traulich zusammen hinab in den rieselnden Bach. Der Mond war auch gekommen, die Sternlein hinterdrein. Schauten so traulich zusammen in den silbernen Spiegel hinein. Und in den Bach versunken, der ganze Himmel schien. Lasst ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, all ihr munteren Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodei, endet eure Melodei. Durch den Heim, aus und ein, schale heut ein Reim allein, durch den Heim, aus und ein, schale heut ein Reim allein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Mein, mein. Frühling, sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen hellen Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem seligen Worte mein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Bächlein, lasst ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, all ihr munteren Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodei, endet eure Melodei. Durch den Hain, aus und ein, schale heut ein Reim allein, durch den Hain, aus und ein, schale heut ein Reim allein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein.